Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. Ihr Lieben, willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt: Seit diesem Tag ist alles anders. Ich möchte mich gerne mit euch über Ereignisse unterhalten, die an einem Tag stattgefunden haben, die euer Leben radikal verändert haben. Seit diesem Tag ist alles anders. Im Positiven oder vielleicht im Negativen. Also wenn ihr mir darüber erzählen wollt, von eurem Leben, aus eurem Leben erzählen wollt, dann ruft mich an, Telefonnummer 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110. Erster Anrufer, erste Anruferin heute Nacht ist Petra. Petra ist 30 Jahre alt, guten Morgen. Hallo Domian. Hallo Petra. Ja, ich möchte heute über einen Tag sprechen, der bei mir wirklich alles verändert hat. Und zwar war das der letzte Freitag. Mhm. Da habe ich mich von meinem Freund getrennt, denn der ist sexsüchtig. Deshalb hast du dich von ihm getrennt? Ja. Weil er sexsüchtig ist? Weil er sexsüchtig ist. Wie lange wart ihr zusammen? Wir waren jetzt anderthalb Jahre zusammen, mhm, eigentlich auch sehr glücklich, aber diese Sexsucht hat wirklich alles kaputt gemacht. Was bedeutet denn genau Sexsucht? Ja, Sexsucht, also wir hatten, ich weiß, stundenlang Sex, danach geht er auf die Toilette und onaniert trotzdem noch und ja, als Frau denkt man dann, ja, hast du irgendwas falsch gemacht oder so, mhm, also man kriegt echt Depression. Also lag es auch in der Häufigkeit, dass er immer zu wollte, jeden Tag mehrfach am Tag? Richtig, richtig. Wie war denn so eure Durchschnittsquote oder Frequenz? Also eigentlich haben wir bestimmt zweimal am Tag, das ist so der Durchschnitt. Zweimal am Tag, anderthalb Jahre, zweimal am Tag. Ja, also das war eigentlich gar nicht schlecht, war schön, muss ich sagen. Nur eben dann immer dieses Zwischendurch, dann immer noch mal auf die Toilette oder dann hat er abgewartet, bis ich nachts schlaf und dann hat er in Pornos geguckt und sich dabei dann einen runtergeholt und... Mhm. Achso, dieses zweimal am Tag fandst du durchaus gut. Ja, auf jeden Fall. Dich hat das nur geärgert, dass er dann immer noch nicht befriedigt war, richtig, und sich zusätzlich für sich selbst aber Spaß gemacht hat. Richtig, hätte dir doch eigentlich egal sein können, oder? Jein, ja, eigentlich schon, nur ich fühlte mich so ein bisschen betrogen. Also ich wusste am Anfang gar nicht, dass es überhaupt sowas gibt wie eine Sexsucht. Ja, aber man betrügt doch keinen Partner, wenn man onaniert. Nein, das nicht. Also die Häufigkeit. Man denkt, man macht was falsch und er mag es nicht sagen. Er war vom Typ her auch ein ziemlich ruhiger. Hm. Und ja, man hat ein beschissenes Gefühl. Habt ihr überhaupt so viel Zeit gehabt, täglich zweimal ausgiebigen Sex zu leben? Doch, das ging. Das ging. Morgens, bevor er zur Arbeit fuhr. Ja. Und dann halt abends die Nacht über Nacht durch bis zum Frühstück. Wenn du, hast du ihn dabei dann mal erwischt, dass er auf der Toilette das gemacht hat oder dass er dann nachts dann noch Pornos geguckt hat? Ja, er hat auch, also während er dachte wohl, ich schließe, er hat es neben mir im Bett gemacht, in meinem Bett. In deinem Bett auch noch? Ja. Und ich habe gedacht, was schläft er unruhig? Wackelt alles so hier. Ja, ja, genau. Was hast du ihm gesagt daraufhin? Ich so, ey, was machst denn du da? Ne? So, nee, nichts. Ich habe mich nur gekratzt und sind immer so faule Ausreden. Also. Ach so, er hat nicht dazu gestanden? Nein, überhaupt nicht. Aber auch nicht hinterher auch in dem ruhigen Gespräch beim Kaffee oder beim Tee? Auch dann nicht? Doch, ich habe es versucht. Ich habe es immer wieder angeschnitten. Und dann hat es immer ein bisschen belächelt und ach, das denkst du nur. Und weil ich wirklich permanent beiblieb und da drauf festnageln wollte, dann wurde er richtig wütend, dann stand auf und ist gegangen. Ja. Da wollte er überhaupt nichts von hören. Also dieses Thema war sachlich nicht zu diskutieren mit ihm? Nein, überhaupt nicht. Nun wart ihr anderthalb Jahre zusammen. Ja. Du hast guten Sex gehabt. Ja. Anderthalb Jahre, fast täglich zweimal. Ja. Was nicht jede Frau hat. Ja, das stimmt, aber irgendwann jeder auch Mann hat mal das auch nicht. Und jetzt ist der, du sagst, seit diesem Tag ist alles anders. Seit letzten Freitag habt ihr euch getrennt. Ja. Folglich muss es dir eigentlich auch nicht so ganz gut gehen jetzt. Ne? Fehlt nicht irgendwas? Prima. Mir geht's absolut prima. Dir geht's prima? Ja, auf jeden Fall. Also ich wusste gar nicht, dass ich doch so gut alleine bleiben kann. Mhm. Und der Sex fehlt dir auch nicht? Nein. Nee. Nein, überhaupt nicht. Aber im Ernst, das kann natürlich eine große Belastung sein, so etwas. Ja. Aber es gibt ja auch noch andere Dinge zwischen einem Paar, die wichtig sind und die eine Qualität haben. Du hast das alles weggeschmissen, was an Liebe, an Vertrauen, an Innigkeit. Vertrauen ja nicht mehr wirklich, ne? Vertrauen war nachher wirklich nicht mehr. Also ich habe ihn, ich habe immer gefragt, und hast du es schon wieder selber gemacht? Und nein, auf gar keinen Fall. Und ich kriegte dann vom Arbeitskollegen mit, ach, die haben ihn auf der Arbeit auch schon erwischt unter der Dusche und da haben sie dann alles zusammengepackt, haben ihn dann Pornokassetten gekauft und Also Peter, ich kann das ehrlich gesagt nicht richtig nachvollziehen. Wenn er das dann für sich alleine gemacht hat, ist doch okay. Wenn er sich eine andere Frau nebenher gehalten hätte, dann könnte ich deinen Zorn natürlich verstehen. Aber so könnte man dann meinen, okay, er will dir auch nicht zu viel zumuten und beschäftigt sich damit sich selbst halt. Ja, ich glaube, habe ich den Fehler gemacht. Ich habe im Internet nachgeguckt unter Sexsucht und da habe ich dann viele erschreckende Dinge gelesen, dass solche Leute sich auch eventuell, wenn sie ihre Lust nicht anderswo ausleben können, sich an Kinder vergreifen. Ich habe nun zwei Kinder, zwei Jungs zu Hause. Ja. Das war so meine große Angst. Ja, aber das ist ja so auch eine sehr übertriebene Interpretation. Natürlich gibt es sexsüchtige Männer und auch Frauen. Mhm. Wie? Aber dass die sich dann an Kinder vergreifen, ist, glaube ich, eine Promillezahl, wenn überhaupt. Ja, ich weiß es nicht. Also es sprachen viele Zeichen dafür und ich weiß, vielleicht habe ich mich auch bequatschen lassen. Nur wurde mir immer mehr klar, dass eine Beziehung ja nicht nur aus Sex besteht. Ja, von wem hast du dich bequatschen lassen? Es gibt im Internet eine Sexseite, also sexsüchtige Seite. Aha. Und da habe ich mich mit vielen Leuten unterhalten und da haben auch viele Männer aus eigener Erfahrung halt gesprochen, die selber sexsüchtig sind. Hast du denn das deinem Freund auch so gesagt und die Sorge, auch die Sorge so mitgeteilt? Ja, ich habe das alles ausgedruckt, um ihm das eben schwarz auf weiß zu geben. Das hat er dann gleich zerrissen und drüber gelacht und ist gegangen. Mhm. Wie war denn sonst überhaupt die Beziehung? Gab es eine gute Harmonie zwischen euch beiden? Ja, es war also wirklich sehr schön. Aber ich muss dazu sagen, er ist jetzt 13 Jahre älter gewesen. Mhm. Und wahrscheinlich deswegen auch. Er war ziemlich ruhig und ziemlich ausgelastet. Nur die Tage, wo er dann sich nicht selbst befriedigen konnte. Da hat man richtig gemerkt, er wurde aggressiv. Und hast du das denn so von heute auf morgen gemacht? Oder hast du ihm vor ein Ultimatum gestellt? Beispielsweise. Was hast du gesagt? Wie sah das Ultimatum aus? Also ich habe ihm gesagt, er sollte sich entscheiden zwischen seiner Sexsucht und mir. Ich würde ihm gerne helfen. Mhm. Es gibt ja auch psychologische Hilfe für alles. Mhm. Und ja, nee, das war alles total lächerlich und er ist überhaupt nicht sexsüchtig. Ja, Süchtige wollen das nicht sehen. Mhm. Die sind die Letzten, die das sehen. Und also, ich kann ihn nicht dazu zwingen. Wenn er es selber nicht sieht, kann ihm nicht geholfen werden. Nee, das ist völlig klar. Ich würde auch denken, so wie du es beschrieben hast, dass das übernormal ist, unnormal ist. Das war wirklich unnormal. Ist er auch schon im stolzen Alter von 43, ne? Sagst du ungefähr. War er denn immer schon so drauf? Oder hat sich das sogar im Alter noch verstärkt? Ja, also ich habe das Gefühl, es wurde immer mehr. Ich kenne ihn seit anderthalb Jahren erst. Ist klar, aber was er so von früher erzählt hat. Hat er erzählt, dass er früher auch so drauf war? Ja, also seine Ex-Frau, mit der habe ich ein ganz gutes Verhältnis so. Und die erzählt eben, das hat er früher auch schon gemacht, immer täglich ins Badezimmer. Und die hat das auch voll ignoriert und Hauptsache, sie muss nicht herhalten. Und da habe ich nur gedacht, naja, vielleicht fehlt ihm die Zuwendung und Liebe. Und aber ich habe ihm das alles gegeben. In diesen anderthalb Jahren bist du sicher, dass er dir nicht fremdgegangen ist? Nee, bin ich mir nicht sicher. Bist du dir nicht sicher? Nein. Auch nicht. Deswegen, das Vertrauen ist also nicht mehr so doll da gewesen. Gab es dann eine dramatische Abschieds- oder Trennungsszene? Oder hat er das dann so hingenommen und hat gesagt, okay, wenn du dich so entscheidest, dann ist es halt so? Ja, er hat das also kurz und bündig, also er hat nochmal gesagt, also ich bin nicht sexsüchtig, bild dir das mal nicht ein und dann ist er gegangen. Und das war's? Das war's, genau. Kann die Liebe auch nicht so groß sein, finde ich, von seiner Seite aus. Wenn man so leicht und so einfach geht. Ja, weil irgendwann hat man ja auch, also ich hatte nachher so das Gefühl, ich bin noch nicht nur zum Sex gut, ich möchte auch ein paar andere Dinge machen, vielleicht mal weggehen oder so, das war ja alles gar nicht, er wollte auch doch in die Kiste. Ja, nee, ich meinte auch, das kann mit der Liebe nicht so doll gewesen sein, denn bei ihm, dir, ne? Sonst hätte er ein bisschen um dich gekämpft oder hätte irgendwas für die Beziehung auch noch getan. Gar nicht, sang- und klanglos, ich habe auch seitdem nichts mehr gehört, aber ich auch ganz froh drum, ehrlich gesagt. Ich höre nur Erleichterung daraus, ne? Ja, du bist nicht traurig? Nein. Dir ist eine Last richtig Ein Stein vom Herzen gefallen. Ich hatte vorher immer so den Gedanken, man muss einen Partner haben, auch für die Kinder. Und jetzt, wo mir dieses widerfahren ist, muss ich feststellen, Mensch, dir geht's so gut alleine. Also das ist Wahnsinn. Wobei es mich schon wundert, dass, naja, es ist noch sehr frisch. Vielleicht kommt dann doch irgendwann der Punkt, wo du sagst, naja, also... Nein. Nee, meinst du nicht? Auf keinen Fall. Mhm. Auf keinen Fall. Also, die Petra hatte einen sexsüchtigen Mann. Ja. Und von dem hat sie sich am Freitag getrennt und... Ganz genau. Das ist ein ganz wichtiger Tag in ihrem Leben. Genau. Und sie ist froh und glücklich und ich beglückwünsche dich dazu. Ja, danke schön. Alles Gute, Petra. Ich sag vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Unser Thema heute Nacht heißt, seit diesem Tag ist alles anders. Eigentlich, wenn jeder von uns mal so das eigene Leben vor Augen hat, kann man das ja sagen. Jeder von uns hat irgendwie so einen Tag, wo irgendwie wo was passiert ist. Ab diesem Tag war dann irgendwie was anders. Bei dem einen ist es etwas Schwerwiegenderes, bei dem anderen vielleicht etwas nicht so Schwerwiegenderes, aber jeder von uns hat so etwas erlebt. Wenn ihr mir von euren Tagen oder von eurem Tag erzählen wollt, der so eine Weichenstellung ausgelöst hat, dass nach diesem Tag alles anders war in eurem Leben. Im positiven Sinne oder vielleicht im negativen Sinne. Dann ruft mich an. Telefonnummer 0800 5678 111 oder Faxnummer 0800 5678 110. Anna, 20 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo. Hallo Anna. Was ist denn bei dir passiert, dass du sagst, seit diesem Tag ist alles anders? Ja, also bei mir ist der Tag der 7.7.96. Oh, schon lange her. Eine ja, Weile her. Mhm. Da bin ich von einem Hund gebissen worden. Mhm. Und seitdem hat sich mein Leben radikal verändert, denn die Bakterien des Hundes ja, haben sich bei mir in die Nervenbahn gesetzt. Mhm. Und das ist halt, es wirkt sich halt so aus, dass ich einen Rollstuhl habe, zum Beispiel. Aha. Und meine Nieren und meine Blase sind nicht in Ordnung. Dadurch habe ich einen Katheter. Das heißt, du kannst nicht ganz normal auf die Toilette gehen? Nein. Mhm. Und das heißt Rollstuhl? Dass, ja, dass du eigentlich im Rollstuhl immer sitzen musst und dich auch nur sofort bewegen kannst? Ja. Dass du fast gelähmt bist? Nein. Also gelähmt nicht richtig. Aber du bist nicht so bewegungsmäßig drauf, wie das ein gesunder Mensch ist. Richtig. Mhm. Und das alles wegen eines Hundebisses? Richtig. Das habe ich auch noch nie gehört so. Was war, sag, erzähl erstmal von dem Unglück, von dem Unfall. Du warst 14, ne? Ungefähr. Richtig, damals. 14. Ja. Was ist genau passiert? Beschreib mal. Ja, also wir waren mit mehreren draußen und mhm, hatten gespielt. Ja. Und das war damals ein Nachbarhund. Mhm. Was für ein Hund war das? Ein Flat Coat Retriever. Die sind doch eigentlich... Großer, schwarzer, so ähnlich wie aus der Leikos-Werbung. Die eigentlich ganz friedlich sind, ne? So. Ja. Mhm. Eigentlicherweise ja. Ja. Ja, und wie gesagt, wir hatten gespielt und er ist wohl vom Lärm angezogen worden. Mhm. Ja, und kam dann an und hat mich im rechten Arm gebissen. Ein Biss? Ein Biss. Also es war jetzt nicht, dass der dich zerfleischt hat und nein, es richtig zugerichtet hat. Es war, ich meine, es ist schlimm genug, unangenehm genug, aber es war ein normaler Hundebiss. Richtig. Der wahrscheinlich auch sehr wehgetan hat. Ja. Ja. Und dann hat der Hund von dir abgelassen wieder. Richtig. Was ist dann weiter passiert? Bist du ins Krankenhaus gekommen? Ich bin ins Krankenhaus, also bin ins Krankenhaus. Mhm. Erstversorgung. Ja. Wurde gemacht. Ja. Ja, und dann bin ich dann wieder nach Hause. Ja. Aber da das nicht besser wurde, sondern immer schlimmer, bin ich dann nachher zum Orthopäden. Also was wurde nicht besser und immer schlimmer? Da an dem Arm die Wunde oder was? Richtig. Mhm. Also der Arm, tierische Schmerzen und der Arm hatte ein Farbenspiel. Mhm. Ja, und dann bin ich dann halt zum Arzt gegangen. Ja. Da hat mich dann 3 Wochen behandelt. Mhm. Und dann wollte er die Verantwortung nicht mehr übernehmen. Mhm. Und hat mich dann ins Krankenhaus geschickt. Und nach den 3 Wochen war es auch immer noch nicht besser? Nein. Wann hat man denn dann rausgekriegt, also hier geht es nicht nur um den Biss, sondern hier geht es um Bakterien, die der Hund übertragen hat? Richtig. Wie lange hat das gedauert, bis die Ärzte das kapiert haben? Die Diagnose wurde 98 erst gestellt. 2 Jahre später erst? Ja. Das heißt, du hast dich 2 Jahre mit Krankheitserscheinungen herumgeschlagen? Richtig. Und die Wunde, ist die denn dann irgendwann verheilt? Oder hat das die auch Wunde ist verheilt. Ja. Ja. Ist das denn für die Ärzte auch etwas Ungewöhnliches, dass die so lange dafür brauchen, das herauszukriegen? Weißt du das? Es war in der ersten Klinik, wo ich war, da war ein Arzt, der hatte den Verdacht, aber der Professor meinte, dass ich zu jung dafür wäre, eigentlicherweise. Seltsam, ne? Ist man zu jung dafür, um Bakterien aufzunehmen? Naja, ich weiß es nicht. Jedenfalls hat der Professor sich geirrt, ne? Offensichtlich. Richtig. Mhm. Weißt du, ob das oft vorkommt bei Hundenbissen oder bist du da jetzt eine ganz traurige Ausnahme? Eigentlich eher selten. Ich habe jetzt in der ganzen Zeit, wo ich ganzen Krankenhausaufenthalt da hatte, habe ich jetzt erst im September jemanden kennengelernt, dem sowas Ähnliches durch einen Katzenbiss passiert ist. Ach. Nicht ganz so schlimm, aber ja, durch einen Katzenbiss. Ja. Du sagst gerade, in den all den Krankenhausaufenthalten, wie lange warst du denn insgesamt, wenn du das so zusammenfassen solltest, im Krankenhaus, wegen dieser Sache schon? Also eigentlich die meiste Zeit. Die meiste Zeit? War ein Jahr. Ein Jahr in, an einem Stück? Ja. Und darüber hinaus aber auch? Zwei Wochen zu Hause. Und dann wieder rein? Ja. Das heißt also, seit diesem Biss vor 6 Jahren, ja, bist du eigentlich permanent in Krankenbehandlung. Ja. Und deine du warst ja da so in, du warst eine Jugendliche mit 14, so, das war alles vorbei, Jugend und was man so alles macht als junger... alle Freunde verloren. Wie hast du denn, wie lebst du denn jetzt so seitdem? Ganz zurückgezogen und alleine? Ja. Bei deinen Eltern noch? Ja, also ich habe eine Wohnung bei meinen Eltern. Mhm. Hast du auch Schmerzen? Ja. Gibt es eine Hoffnung, dass man da doch irgendwann noch mal was richtig machen kann, dass du wieder gesund wirst? Nein, also ich kann nur versuchen, die Schmerzen zu lindern, indem ich Morphium bekomme. Mhm. Und was jetzt halt als nächstes anstehen würde, was halt eine große Frage ist, ob ich mir den rechten Arm amputieren lasse. Warum das denn? Ja, weil es wandert weiter. Mhm. Also der rechte Arm ist der Arm, wo du auch gebissen wurdest. Richtig. Mhm. Ja. Und du sagst, das heißt, an dem Arm, wo du gebissen wurdest, ist der Krankheitsverlauf noch intensiver und schlimmer? Richtig. Wie sieht denn der Krankheitsverlauf konkret aus an dem Arm? Ja, deswegen, also ich wurde im Handgelenk gebissen. Mhm. An der rechten Außenseite. Mhm. Und zuerst war es nur die Finger, mhm, und das Handgelenk und dann wanderte das immer weiter höher. Also man hat das auch richtig gesehen. Man sieht es äußerlich und dir tut der Arm einfach tierisch weh. Richtig. Mhm. Und die Schmerzen rühren dir auch, du hast gerade das Stichwort Niere und Blase genannt, hast du auch so innerlich Schmerzen? Ja. Also du bist rundherum krank, kann man sagen. Der ganze Körper ist schwer krank. Ja. Mhm. Bist du oft darüber traurig schon gewesen und hast gedacht, Mensch, warum ist mir das denn passiert? Das auf jeden Fall. Und wenn ich meine Mutter nicht gehabt hätte und meinen Hund, ich glaube, dann hätte ich das viele Male nicht geschafft. Du hast auch noch einen Hund, nachdem, ja, ein Hund dir so etwas zugefügt hat? Ich liebe Hunde über alles und habe sie auch vorher schon geliebt und habe meinen Hund seitdem eigentlich auch. Mhm. Wir hatten ihn 2 Jahre vorher und mein Hund ist eigentlich für mich mein Tagebuch. Und dein Freund wahrscheinlich auch, ne? Der immer so bei dir ist, wenn du sagst, alle Freunde haben dich verlassen. Richtig. Du hast keine nahen Freunde, keine beste Freundin oder sowas. Gar nichts. Gar nichts. Du wohnst zu Hause bei deinen Eltern in der Einliegerwohnung und bist wahrscheinlich auch sehr, sehr oft alleine tagsüber. Ja. Was machst du dann tagsüber so? Computer. Mhm. Aber du kannst mit dem Hund ja auch gar nicht raus, ne? Oder geht das mit dem Rollstuhl ein bisschen? Das geht. Das geht. Mhm. Ja. Jetzt hast du gerade mal so gesagt, ich stehe vor der Frage, ob ich mir den Arm oder die Hand amputieren lassen soll. Richtig. Das ist ja nur auch ein dramatischer Einschnitt. Ist das denn wirklich nötig, oder? Ja, also ich war jetzt das letzte Mal im September im Krankenhaus. Mhm. 6 Wochen. Mhm. Und, also die Ärzte können da nichts mehr machen. Das heißt, eigentlich muss das gemacht werden? Ja. Hast du Angst vor? Jein. Also schon. Ja, ich hätte da tierische Angst vor, glaube ich. Schon. Ich habe so den Eindruck, Anna, dass du doch sehr tapfer bist und dass du dich auch mit der Krankheit und mit deinem Schicksal, kann man ja so sagen, dass du das akzeptiert hast. Ist das so? Muss man. Muss man, ne? Muss man. Weil man sonst, bleibt einem nichts übrig. Weil man sonst völlig traurig wird und völlig verzweifelt. Wie wird das denn so weiter sein? Nehmen wir mal an, das muss gemacht werden jetzt mit der Amputation. Wird es dann immer wieder schlimmer werden und kann es in 2, 3 Jahren... Das ist das, was die Ärzte eigentlich sagen können. Mhm. Das heißt, also, es kann sein, dass du vielleicht alt damit werden kannst mit der Krankheit? Ja. Aber es kann auch immer wieder, es können Komplikationen eintreten. Ja, es ist ja auch so gewesen. Es war ja zuerst, wie gesagt, es fing ja nur mit dem Arm an und dann hat sich das auf die Nieren ausgebreitet. Ja. Und dann die Beine und jetzt sind es allmählich auch schon die Bandscheiben, wo ich Probleme mitkriege durch die Fehlhaltung, die man ja automatisch hat. Du bist ja dann auch damals vollkommen aus der Schule rausgerissen worden, ne? Richtig. Gab es dann noch so Privatunterricht irgendwie später oder gar nichts mehr? Also ich habe meinen Schulabschluss bekommen, weil ich eigentlich vorher immer eine super Schülerin war. Ja. Ja, und danach, ich war 99 war ich nochmal in einer Schule für Körperbehinderte. Mhm. Und also es war so ein Internat, aber irgendwie gefiel mir das nicht so richtig, weil wir waren gerade 6 Schüler und dann alle 6 Schüler in einer anderen Klassenstufe, aber hatten alle trotzdem denselben Lernstoff. Mhm. Das war nichts für dich? Nein. Nee. Liebe Anna, ich finde, dass du wirklich ein sehr tapferes Mädchen bist. Danke. Aber wirklich, das ist ja doch eine sehr schlimme Geschichte und ein schlimmes Schicksal, was du da zu tragen hast. Ja. Und Gott sei Dank hast du deine Mama, ne? Deine Eltern, deine beiden Eltern. Ja. Ja. Hast du auch noch Geschwister? Ja, ich habe noch eine Schwester. Und die kommt dann auch dich besuchen und kümmert sich ein bisschen um dich? Ja. Ja. Wie es halt so unter Geschwister ist. Ja, ja. Manchmal gibt es auch wahrscheinlich Zoff und Streit. Richtig. Und so. Wie alt ist die genau? Meine Schwester ist 22. 22. Naja, schon ein bisschen, dann 2 Jahre älter als du. Mhm. Ich habe hier im Hintergrund auch eine Anna sitzen. Ja. Heute. Die ist ein bisschen älter als du, ein klein bisschen. Und ist meine Psychologin, eine ganz nette Frau. Ja. Möchtest du ein bisschen mit der noch reden? Ja. Also, ich wünsche dir von ganzem Herzen, ich glaube, ich sage das jetzt wirklich im Namen meines Gesamten. Darf ich vorher noch jemanden ganz lieb grüßen? Klar. Also Mama, ich bedanke mich wirklich dafür, dass du die ganze Zeit für mich da warst und mir beigestanden hast und ich habe dich ganz, ganz dolle lieb. Da wird die Mama sich aber freuen, bin ich ganz sicher. Ja. Und ich sage jetzt, was ich gerade sagen wollte, dass ich jetzt im Namen meines gesamten Teams dir wirklich alle Kraft und Mut dieser Welt wünsche, Anna. Ja. Dass du das gut weiter durchstehst und wir wollen alle hoffen, dass es vielleicht doch mal bergauf geht oder dass das alles zum Stillstand kommt. Ja. Alles Liebe, alles Gute. Danke. Du legst auf und meine Anna ruft dich gleich an. Ja. Okay. Okay. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. Hier ist Sandra, 22 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo. Hallo Sandra. Also, ja, seit diesem Tag ist alles anders, heißt das Thema. Ja, bei mir ist das vor 2 Jahren passiert. Mhm. Und zwar habe ich dort mein Kind bekommen, mein erstes. Mhm. Und die Geburt, die war ein absoluter Albtraum. Also es hätte so schön werden können, ich habe mich so drauf gefreut. Aber das war ein absoluter Horror. Warum? Es war eine sehr schwere Geburt. Mhm. Also erst zuerst lief alles normal. Nur das Kind war zu groß und kam nicht durch den Becken, das Becken. Und dann war halt ja ein sozusagen Geburtsstillstand. Mhm. Darauf hat der Arzt festgestellt, dass halt der Sauerstoff ziemlich bergab ging bei dem Kind. Was heißt Geburtsstillstand? Erklär es einem Mann. Was bedeutet das, dass die Geburt mittendrin unterbrochen wird quasi? Ja, das heißt, es geht praktisch nichts vor und noch nichts mehr zurück. Heißt das, das Kind war schon ein bisschen auf der Welt? Das war so im Becken schon drin. Es kam halt nur nicht durch den Ausgang des Beckens. Mhm. Also es war schon praktisch am Ende der Geburt, nur durch diese Beckenknochen konnte es nicht hindurch. Ja, ja. Und da musste der Arzt einen Kaiserschnitt machen, wovor ich auch wahnsinnig Angst hatte. Also im ganzen 9 Monate dachte ich bloß keinen Kaiserschnitt. Aber da kriegt man doch, glaube ich, eine kleine Betäubung, ne? Das man oder Narkose dann. Vollnarkose. Also bei mir wurde eine Vollnarkose gemacht, wollte ich auch so. Und nach diesem Kaiserschnitt bin ich auch aufgewacht, war auch soweit alles in Ordnung. Ich habe mein Kind gesehen, meinen damaligen Partner. Mhm. Und habe dann circa eine halbe Stunde später gemerkt, dass mir schwindelig wurde, dass meine Beine auf einmal angefangen haben, taub zu werden. Habe halt panische Angst bekommen, habe die Schwester drauf angesprochen, die meinte nur, das ist nicht schlimm, das ist durch die Narkose, das gibt sich. Aber das hat sich überhaupt nicht gegeben. Es wurde immer schlimmer, die Beine wurden mehr taub und ich habe richtig Panikattacke bekommen. Ich habe gemerkt, da stimmt was nicht. Und dann kam halt irgendwann der Arzt, hat kontrolliert, sagt, das ist alles in Ordnung, er ging ja wieder weg und die Schwester hat gemerkt, nee, da stimmt was nicht. Hat meinen Blutdruck gemessen, der war 60 zu 40 abgefallen. Mhm. Hat sie sofort den Arzt geholt, der kam mit allen möglichen Ärzten an, sofort nochmal ein OP. Mhm. Da ging es also schon so schlecht, dass ich mich auch erbrochen habe, dass ich halt schon gar nichts mehr gesehen habe. Mir war richtig schwarz vor Augen. Ja. Und im OP habe ich dann auch, war ich dann wie abgeschaltet. Aber warum nochmal OP? Was wollten die operieren? Das wusste ich zu dem Zeitpunkt auch nicht. Aber sie wussten es auch selber nicht. Also sie wussten nicht, was mit mir los war. Weil es waren noch keine äußerlichen Blutungen zu sehen. Mhm. Sie haben halt nur gemerkt, da stimmt was nicht. Irgendwas stimmt nicht. Und was war es dann letztendlich? Also wie ich wieder aufgewacht bin, war ich in einem ganz anderen Krankenhaus, mehrere Kilometer weiter, in der Intensivstation. Mhm. Hing an Vielfachen von Kabel, also war total verkabelt, habe einen dicken Schlauch in der Lunge gehabt. Also war irgendwas ganz Schlimmes? Es war was Schlimmes, Was war es denn? Es waren, so wie der Arzt mir es nachher erklärt hatte, war es eine Blutung der Gebärmutter. Mhm. Der Gebärmutterwand. Also eine Nachblutung quasi? Ja, so eine Art Nachblutung. Ja. Und die, wenn man die nicht behandelt hätte, wärst du daran gestorben, oder? Ich wäre daran gestorben, ja. Mhm. Das war auch das Ausschlaggebende, dass er mir die Gebärmutter halt entnehmen musste. Mhm. Wie dramatisch. Das war, zu dem Zeitpunkt wusste ich es nicht. Ich habe auch die Ärzte gefragt auf der Intensivstation. Keiner wollte mir halt was zu dem Zeitpunkt sagen, weil meine Lunge auch zusammengefallen ist. Die musste auch wieder praktisch aufgeblasen werden. Deswegen hatte ich einen Schlauch in der Lunge. Also man hat ja dann die Gebärmutter entnommen? Man hat sie mir entnommen, ja. Und du bist dann aber auch so allmählich wieder auf die Beine gekommen? Ich bin danach wieder auf die Beine gekommen. Das Kind war da, das Kind war gesund? Ja, das habe ich leider 5 Tage gar nicht sehen dürfen. Das war ja im anderen Krankenhaus. Ja. Hab's erst eine Woche später dann zum ersten Mal in den Arm halten können. Also was wahrscheinlich dann eine große Freude war, ne? In dem Moment, also durch das, was passiert war, war ich überhaupt nicht, hab mich auch gar nichts mehr gefreut. So, das ist vor 2 Jahren passiert. Ja. Es ist dramatisch gewesen, aber man kann ja sagen, es ist dennoch noch glimpflich ausgegangen oder gut ausgegangen. Was heißt glimpflich? Gut ausgegangen, man hat dich gerettet. Ja. Inwiefern sagst du, seit diesem Tag ist alles anders bei mir? Seit dem Tag ist alles anders. Warum? Es gibt keinen Tag, wo ich nicht daran denken muss. An was denken muss? Also ich habe Depressionen, ich kann nachts nicht schlafen, ich habe manchmal Momente, wo ich sitze, wo ich einfach nur weinen könnte. Aber warum? Ich komme damit nicht klar, dass ich halt einfach die Gebärmutter verloren habe, dass ich keine Kinder mehr bekommen kann. Ich habe einen sehr großen Kinderwunsch, den hatte ich auch früher schon. Ja. Ich wollte eine Familie von mindestens 3 Kindern. Nun gut, aber du hast ja ein Kind. Ich habe ein Kind, nur die Beziehung mit diesem Vater des Kindes ist auch in die Brüche gegangen. Mhm. Jetzt habe ich einen neuen Partner, den ich auch sehr liebe, wo ich auch sehr froh bin, dass ich ihn habe, der das akzeptiert. Aber für mich ist es einfach, ich kann damit nicht leben. Ich kann damit einfach nicht leben. Ich komme damit nicht klar. Ich würde mal vorsichtig sein, Sandra, mit dem Begriff, ich kann damit nicht leben. Mhm. Also ich wäre damit sehr vorsichtig. Ich weiß nicht, ob du das Gespräch gerade von Anna gehört hast. Ja. Ich meine, die Anna hat nun wirklich ein unglaubliches Schicksal zu tragen. Dagegen ist das, ich sag das jetzt mal so ganz hart, das, was dir widerfahren ist, um ein Vielfaches einfacher und kleiner und geringfügiger. Du hast ein Kind, du hast ein gesundes Kind, da kannst du dich ja schon mal irre freuen. Ja. Du bist selbst wieder gesund geworden, du hättest ja auch sterben können oder vielleicht irgendwelche schweren Nachfolgeschäden haben können. So, nun bist du traurig, dass du nicht nochmal schwanger werden kannst. Ja. Das kann man ja vielleicht auch nachvollziehen. Aber man kann sich natürlich in so eine Traurigkeit auch Tag für Tag hinein pushen, hineinsteigern. Und wenn du sagst, ich kann damit nicht leben, dann solltest du dir vielleicht wirklich mal so ein Schicksal wie von Anna vor Augen führen, die mit viel schlimmeren Dingen leben muss. Es hat ja auch schlimmer kommen können. Ich war auch schon in psychologischer Behandlung. Es ist einfach für mich, ich habe einen wahnsinnigen Kinderwunsch und ich wollte auch mein Kind normal auf die Welt bringen. Für mich war der Kaiserschnitt einfach schon, Kind war wie abgehakt, es war auf einmal da und manchmal gucke ich mein Kind an und denke mir auch, ist es mein? Nur wollen wir es nicht übertreiben. Wie viele Frauen kriegen ihr Kind per Kaiserschnitt? Und dann zu sagen, ist es denn auch meins, nur weil es nicht auf der ganz klassisch traditionellen Weise geboren wurde, halte ich für sehr übertrieben, Sandra, für sehr. Das tut halt schon weh. Ja, ich mache mir in einem Sinne Hoffnung, weil ich habe in der Zeitung gelesen, vor circa einem Jahr, dass in Arabien eine Gebärmutter verpflanzt wurde. Hm. Und ich hätte einfach den wahnsinnigen Wunsch, dass das mir auch passieren könnte. Wie wäre es denn einfach mal, sich auch nicht in solche Utopien hineinzusteigern? Ich weiß gar nicht, wie das medizinisch, wie realistisch das ist. Hm. Wie wäre es denn einfach mal damit, wenn du anfangen würdest, dich zu trainieren, dein Schicksal, was du hast, einfach zu akzeptieren, so wie es ist. Ich Ich habe so oft versucht. Ich habe es wirklich so oft versucht. Ja, aber ich habe auch den Eindruck bei dir, Sandra, dass du eigentlich das gar nicht willst. Dass du wie besessen davon bist. Ich will noch ein Kind. Ich will. Und ich bin völlig traurig, dass es nicht mehr geht. Ja, so einen Eindruck habe ich von dir. Ich habe einen Partner, den ich auch wirklich sehr liebe. Und mit ihm wäre es halt schön, wenn ich jetzt eine Familie aufbauen könnte. Sandra, es gibt immer dieses... Wenn wir ein gemeinsames Kind hätten. Klar, es gibt immer diese Wenn. Ich würde auch gern... Es gibt immer solche Formulierungen. Ich würde gern mit dem parten, das wäre ganz toll. Aber ihr könnt auch so eine wunderbare Beziehung führen miteinander, wenn ihr euch lieb habt, ohne dass ihr gemeinsam ein Kind habt. Ich sage jetzt mal einen ganz blöden Spruch. Wirklich einen ganz blöden Spruch, aber er ist irgendwie so wahr. Man kann ja eben nicht alles haben im Leben. Ja. Das ist irgendwie so ein abgelatschter Spruch, aber es stimmt ja auch. Und du hast doch schon so viel. Du hast ein gesundes Kind und du bist gesund. Und du hast sogar jetzt einen neuen Freund, in den du dich sehr verliebt hast. Mein Gott, das ist schon so viel, Sandra. Ja, das war... Jetzt sage ich mal noch... Ich hatte immer wahnsinnig Angst, dass ich unfruchtbar bin. So, bevor das passiert, das hatte ich immer Angst. Hoffentlich kann ich Kinder kriegen. Na gut, aber du hast ja. Es geht ja nicht um das Kinderkriegen. Es geht auch einfach darum, dass ich diesen ganzen weiblichen Vorgang nicht mehr habe. Ich gucke im Fernsehen mir praktisch eine Binnenwerbung an und werde traurig darüber, dass ich das einfach nicht mehr empfinde, wie eine normale Frau es empfindet. Ja, aber du bist dass auch... Dass mir du das bist, auch fehlt. Ja, aber du bist eine ganz normale Frau, wie jede andere Frau auch. Ja. So wie auch ein Mann, der sterilisiert ist, auch ein ganz normaler Mann ist. Aber natürlich kann ich verstehen, dass man da gewisse Probleme hat. Ja. Aber ich finde, dass du dich ein bisschen runterschrauben solltest. Und dich nicht zu sehr, wie ich das gerade gesagt habe, da reinsteigern solltest. Ja. Und ich sag's noch ein bisschen böser, dass du nicht zu sehr jammern solltest. Ja. Weil du machst ja dein Leben, was du jetzt hast, machst du dadurch ja kaputt. Und kannst es gar nicht wirklich genießen. Ja, das stimmt. Das sind schon 2 Jahre, wo ich viel verpasst habe. So, und du tust sogar deinem Kind Unrecht, wenn ich so einen Satz schon höre, den du gerade gesagt hast, dass du das Gefühl manchmal hast, das ist gar nicht dein Kind, weil es per Kaiserschnitt gekommen ist. Nein, das habe ich so nicht gemeint. Also ich liebe mein Kind über alles. Ja, aber so ein bisschen aber hast du es gemeint. Das Traurige, dass ich das mit deiner normalen Geburt nicht erlebt habe, wie es mir auf den Bauch gelegt wurde, wie dann das einfach das Normale halt. Gut, das so ich habe schon verstanden. Aber nun ist es anders gewesen und nun muss man das auch so akzeptieren. Sei froh, dass das Kind gesund ist, verdammt nochmal. Ich denke mir nur, wenn ich 2 Jahre nicht akzeptieren konnte, wie lange soll ich warten, bis der Schmerz endlich aufhört, bis ich endlich... Das liegt aber auch sehr an dir, weil ich den Eindruck von dir habe, Sandra, ich sag's nochmal, dass du das gar nicht wirklich willst, dass es aufhörst. Weil du wirklich wie mit dem Kopf gegen eine Betonwand rennst und immer wieder dabei schreist, ich will da durch, aber das ist nun mal eine Betonwand. Hm. So, und jetzt möchte ich, dass du auch noch mal ein paar Worte mit meiner Psychologin redest. Mhm. Vielleicht hat die auch noch ein paar Tipps. Ja. Alles Liebe, alles Gute. Ja, danke. Tschüss, Sandra. Ja, tschüss. Unser Thema heißt heute Nacht, seit diesem Tag ist alles anders. Und ich möchte gerne mit euch reden, wenn ihr mir erzählt, seit diesem Tag hat sich mein Leben gravierend verändert. Im Positiven oder auch im Negativen. 0800 5678 111. Hermann begrüße ich und Hermann ist 64 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Jürgen. Hallo, Hermann. Über welchen Tag reden wir? Bei mir ist alles nur zum Positiven. Das ist schön. Erzähl. Wir hatten schon mal gesprochen am 24.04. Also mein Tag oder unser Tag ist gewesen Dienstag, der 12. März. Da habe ich einen Autounfall gehabt. Ich fahre seit 56 unfallfrei. Mhm. Da habe ich mit 18 meinen Führerschein gemacht. Mhm. Und dann bin ich meiner Ruth hinten drauf gefahren und das hatten wir dir am 24. April, waren wir bei dir auf Sendung, ich kann das erzählt. Ich kann mich sogar gut erinnern, ja. Und da hast du auch mit der Ruth noch gesprochen und dann hast du gefragt, wie das denn so ist bei alten Leuten. Da hat die Ruth noch gesagt, warte mal, wird mal älter, da kommt noch was auf dich zu. Ja, genau. Von wegen Sex und wir haben immer noch Schmetterlinge. Wir sind jetzt ein Dreivierteljahr zusammen. Ich lebe mit der Ruth zusammen. Ich habe ihr auch einen Antrag gemacht. Ich will sie heiraten. Wir waren in Urlaub. Da hattest du letztens im April auch nachgefragt. Du würdest jetzt sagen, seit diesem Tag ist alles anders, seitdem du deine Ruth kennengelernt hast. Glücklich. Ich war 41 Jahre verheiratet, bin seit 2 Jahren Witwer. Mhm. Und die Ruth ist jetzt fast 7 Jahre Witwe gewesen. Mhm. Und dann fahre ich ihr drauf und wir sehen das beide manchmal an, als wäre das Schicksal und wir sind so happy. Und das passt zwar nicht eben die deine Anna da, das hat mich unheimlich gerührt. Mhm. Umso schöner ist es ja was Positives, auch mal zu hören. Du hast ja genug traurige Sachen bei dir in der Sendung. Ja. Und deswegen. Sag mal, Hermann, ich will noch mal fragen, dieser Auffahrunfall war am 12. März, ne? Ja. An diesem, ja. Und wir müssen das ja vielleicht auch noch mal erklären. Da bist du deiner jetzigen Freundin mit dem Auto hinten drauf gefahren. Mhm. Ein klassischer, normaler Autounfall. Ja. Und dadurch ist dieses Kennenlernen hat stattgefunden. Jawohl. Und diese neue Liebe kam in die Gänge. Ja. Ne? Und ja, also wir hatten nach dem Unfall haben wir viel telefoniert, sind uns da auch schon per Telefon näher gekommen. Dann stellte sich, wir haben ja nur, sie hat mir ihre Visitenkarte gegeben, ich habe ihr meine gegeben und dann hat sich rausgestellt, also per Telefon hinterher, das war nur wirklich ein Bagatelle. Ich habe ihr Nummernschild ein bisschen verbogen und sonst war nichts. Und dann hat sie noch gesagt, sie hatte ihr Geburtsdatum, hat ein Nummernschild. Ach, Sie haben nur mein Geburtsdatum. Ich sag, wie, Sie sind doch nicht von 41, Sie sind doch jünger und so. Wie alt ist sie nochmal? Bitte? Wie alt ist sie nochmal? Ruth ist 61. 61, du bist 64. Und, wer war denn eigentlich schuld an diesem Auffahrunfall? Du? Ich habe geträumt. Du hast geträumt. Was hast du denn geträumt in dem Moment? Ich weiß es nicht. wie gesagt, ich fahre seit 56 und ich fahre ich habe auch ein ganz schnelles Auto und ich fahre ich fahre auch gut und habe nie einen Unfall gehabt. Ich glaube ja, das war einer von euren beiden Schutzengeln. Die haben das so gedreht, die haben so einen kleinen Unfall inszeniert, damit die euch beiden zusammenführen. Domian, ich bin nicht so, dass ich an Geister und sowas glaube. Ja. Aber da haben wir beide auch schon drüber gesprochen und irgendwie, wie meine Partnerin vor 2 Jahren gestorben ist, also meine Frau nach 41 Jahren Ehe, die hatte Leukämie und sie wusste, dass das zu Ende geht. Sie sagt, bleib bloß nicht alleine und also in dem Fall glaube ich sogar, dass die Finger da irgendwie im Spiel haben. Wie ist das mit euren Familien? Akzeptieren die das gegenseitig? Ja, die Ruth, also meine Ruth, die hat einen Sohn, der ist nur am Wochenende zu Hause, weil er noch in der Ausbildung ist. Mhm. Und wir beide verstehen uns blendend. Auch das noch? Also ja, noch also, was Positives? Blendend verstehe ich mich. Ja, die Ruth, die flüstert mir zu, sag es, was du schon öfter gesagt hast. Wir sind uns, der Sohn von der Ruth und ich, wir sind uns so ähnlich. Ich habe schon mal Blödsinn geflaxt. Ich sag, könnte es nicht, der ist 24, der Sohn. Ich sag, könnte es nicht sein, dass wir uns irgendwo vor 25 Jahren mal begegnet sind. Dass du der Papa bist. Ja, weil wir beide, wir sind uns nicht nur vom Gesicht her so ähnlich, auch so unsere Denkweise, wenn es irgendwo hingeht, pünktlich also, und so. Ich höre, rundrum ist das eine ganz tolle junge Liebe, obwohl ihr schon etwas das ältere Semester seid. Mhm. Und ihr erlebt in eurem Alter 61, 64 jetzt nochmal eine ganz, ganz tolle Sache. Das als einen dritten Frühling bezeichnen. Ja, worauf ihr gar nicht mehr so gehofft hattet wahrscheinlich, dass sowas nochmal passiert. Ist aber auch eher selten, glaube ich. Ne? Jürgen, ist ein großes Glück. Wenn du mir das vor 2 Jahren oder vor 3 Jahren prophezeit hättest, du lernst nochmal eine Frau kennen, du verliebst dich nochmal in die... Dann hätte ich gesagt, du spinnst. Hätte ich dir nicht geglaubt. Jetzt. Ich glaube ja, Hermann, dass man das Alter wird ja in unserer Gesellschaft gar nicht mehr geachtet. Was ich sehr bedauere. Mhm. Und ich glaube, dass man sehr viel von alten Leuten lernen kann, weil sie einfach mehr Erfahrung haben. Mhm. Und das Tolle ist wahrscheinlich, wenn man im Alter so etwas erlebt, dass man noch viel bewusster genießen kann, weil man das wertschätzen kann. Was man als junger Mensch vielleicht sogar selbstverständlich hinnimmt. Bin halt verknallt und so. Aber ihr könnt jeden Tag genießen und wisst, was ihr habt an euch. Na klar. Ja? Und das ist auch, wie das mit uns anfing. Jetzt inzwischen wohne ich ja schon ganz bei der Ruth. Damals, wie wir im April mit dir gesprochen hatten, da war das ja alles noch ganz frisch. Mhm. Aber trotzdem, obwohl das ein Dreivierteljahr her ist, wir haben immer noch Schmetterlinge im Bauch. Und in unserem Alter, ja, wir sind happy, wir sind glücklich. Und das stört uns überhaupt nicht. Wir gehen Händchen halten durch die Stadt und das ist uns egal, wie die Leute, es gibt einige, die dann blöd gucken oder so. Und wenn mir so ist, da kriegt sie auch ein Küsschen und so muss es auch sein. Jo, und das Also, Das war jetzt der große Glückstag von Hermann und Ruth, nämlich der 12.3. Ich gebe dir die Ruth nochmal. Sie ist nämlich der große Fan von dir. Okay, Hermann, tschüss. Tschüss, Jürgen. Hallo, Daniel. Hallo Ruth. Ja. Ich freue mich sehr, euch nochmal zu hören. Und freue mich vor allen Dingen sehr, dass es so schön bei euch und gut weiterläuft. Nee, das ist ganz, ganz super. Also ich habe es gar nicht zu hoffen gewagt. Ja. Also es ist wunderbar, sich toll entwickelt. Und ach, also wir sind happy. Mit einem Wort. Ihr seid, ich weiß, du wirst nicht gern happy, wirst lieber glücklich. Naja gut, ihr seid auch fast jeden Tag zusammen. Immer. Immer. Ja, immer. Gut, er fährt mal, es hat seine Wohnung noch, muss man am rechten gucken, Friedhof versorgen und so. Ja. Aber normal sind wir laufend rund um die Uhr zusammen. Also, liebe Ruth, ich wünsche euch wirklich, dass ihr das noch lange genießen könnt. Dorian, ich hoffe es. Und genießt es in vollen Zügen. Das machen wir. Und ich beglückwünsche euch zu eurem Glück. Das ist sicher auch doch eine seltene Angelegenheit, dass man das nochmal so erlebt. Das hört man nicht so auf. Dorian, eine einzige Bitte habe ich noch. Hatten wir letzten im April schon, aber da haben wir den Fehler gemacht. Wir haben nicht richtig aufgelegt. Mhm. Ich höre zu gerne. Ja, kein Problem. Da legst du jetzt richtig auf und wir rufen gleich nochmal zurück wegen der Anschrift. Okay? Ich danke dir. Alles Gute, tschüss. Jo. Jörg, 33, guten Morgen. Hallo Jörg. Ja. Hallo Jörg. Die Leitung ist nicht so gut, höre ich schon. Liegt das an mir? Ja, das liegt, du telefonierst mit Handy, ne, oder? Ja, genau, richtig. Also, wir versuchen das aber. Über welchen Tag und welches Ereignis reden wir? Wir reden über den 12. Oktober 2002, Bali. Ah, warst du dabei? Ja, kann man so sagen. Also mit meiner Frau, wohlgemerkt. Also wir reden über diesen Bombenanschlag in der Diskothek, ja, genau. Ja, ja, ja. Also wir sind auf Bali gewesen, so ein bisschen verliebt in die Insel und... Sag nochmal, da war die Haltung gerade ganz weg. Sag nochmal, ihr wart? Also zum vierten Mal sind wir auf Bali gewesen. Mhm, und ich muss dazu sagen, meine Frau, um das jetzt mal ganz kurz zu schildern, meine Frau hat am 5. Geburt ursprünglich los, aber irgendwie sind wir an diesem Abend dann nicht los. Es war der Samstag davor. Ja. Haben das dann auf den 12. verlegt und haben uns dann, wie gesagt, weil wir schon zum vierten Mal auf Bali waren, wir haben Bekannte da, also beziehungsweise Deutsche, die sich da niedergelassen haben, die Restaurants und Kneipen haben und haben uns da verabredet bei einem Deutschen, der eine Kneipe betreibt, also schräg gegenüber von diesem Peanuts Club, der letztendlich in die Luft gesprengt worden ist. Ja. Allerdings ohne, dass wir eine Zeit abgemacht haben. Wir sind dann abends ins Hotel und bevor wir ins Hotel gingen, waren gegenüber von unserem Hotel zwei Balinesen, die mit der Gitarre Musik gemacht haben. Mhm, die uns eigentlich schon jeden Abend aufgefallen sind, aber just an diesem Abend sagte meine Frau, sie hatte dann ihre Gitarre auch mit und weißt du was, ich hole jetzt mal meine Gitarre und wir setzen uns dazu und wir machen ein bisschen Musik. Mhm. Demzufolge haben wir uns da hingesetzt und haben dann ein bisschen Musik gemacht und es zögerte sich alles weiter hinaus. Ich war schon am Drängen, eigentlich wollte ich dann schon los und naja, es war aber irgendwie auch eine nette Runde und halt Musik gespielt. Ich habe die Gitarre nachher wieder weggebracht, dann sind wir auf dem Weg denn dorthin und in dem Moment geht dann die Bombe quasi hoch. Es war vielleicht Luftlinie 400-500 Meter. 400-500 Meter? Ja. Was hast du denn außer dem Knall? Konnte man auch was sehen? Flog da irgendwas auf die Straße oder? Uns rieselte natürlich so ein bisschen so Stein oder Geröll auf dem Kopf, aber wir waren also ein Gitarrenspieler von uns, der ist dann noch mit uns gegangen. Natürlich haben wir gefragt, was ist denn jetzt los, weil wir hatten Woche vorher hatten wir Erdbeben und man hat damit auf Bali, wie gesagt, zum vierten Mal da, man rechnet halt nicht damit. Also die Mauern gingen nicht im ersten Moment richtig zu Bruch, dass ihr da gesehen habt, da ist es. Nein, gar nicht. Also gar nicht. Du musst dir das so vorstellen. Es ist quasi diese Legion Street, wo es passiert ist, ist die Hauptstraße und wir waren quasi in einer um 90 Grad angesiedelte Nebenstraße. Ach so. Ihr habt nur diesen heftigen Knall gehört. Seid ihr dann dahin gegangen in die Richtung, von wo der Knall kam? Ja. Also ich behaupte jetzt mal, war es die Gitarre oder waren es 5 Minuten? Also 5 Minuten weiter wären wir in dieser Straße gewesen. Ja. Was habt ihr dann gesehen? Was war euer Anblick? Ja, gar nichts. Also im Moment, weil wir in der Seitenstraße waren, es war nicht zu spüren. Nee, aber ihr seid dann ja dahin gegangen, ne? Nein, eben nicht. Nee. Also eine Mörderdetonation, das hieß es Erdbeben, beziehungsweise hieß es dann Donner. Mhm. Und daraufhin sind wir in die erste Kneipe dann eingekehrt und die Leute gingen alle raus und es war nichts zu hören, es war eine Totenstille. Mhm. Und wann war dir denn klar, oder durch was war dir denn klar, dass da etwas sehr Schlimmes passiert ist? Das ist ja das ja, komisch an der ganzen Geschichte. Wir sind dann in ein Restaurant kurz eingekehrt, wo sich alles sofort irgendwie rausbewegte, aber es war keine Panik, es war eine Totenstille. Mhm. Dann kam der Punkt, wo wir irgendwie nicht mehr weiter wollten. Dann sind wir wieder zurückgegangen und sind wir zurück ins Hotel gegangen, morgens um 8, mache ich mein Handy an, dann waren irgendwie um die 14, 15 SMS, ob es uns gut geht und wie auch immer. Achso, da waren die Nachrichten... nach wie vor nicht bewusst, was los war. Da waren die Nachrichten eher in Deutschland, dass da was passiert ist, als dass ihr es wusstet, die ihr 500 Meter davon entfernt wart. Ja. Kann man ja fast gar nicht glauben, Mensch. Ja, Indonesien, Jürgen. Ja, Moment, aber eh das über die Nachrichtenagenturen geht, da geht doch bestimmt, ich weiß nicht wie viel, aber eine Stunde oder so geht doch da... Ich weiß nicht, ich sag jetzt mal so eine Zeit. Und Moment, ich muss dazu sagen, es war morgens, nächsten Morgen wieder. Also es ist ja abends zur Ortszeit da, 23 Uhr passiert. Mhm. Wir sind ja nicht mehr in diese Straße eingebogen, aus welchen Gründen auch immer, ich weiß es heute nicht mehr. Wir sind nicht mehr eingebogen, wir sind erst morgens um 8, bin ich wach geworden und dann... Ich verstehe, das heißt, da hat man alles unter den Teppich gekehrt, man hat nichts weitergegeben, auch ihr habt keine Nachrichten dort gesehen. Null. Ich muss dazu sagen, es gibt so eine Art Bali TV, das ist wie bei uns hier vielleicht. Aber da wurde auch nichts, gesagt darüber. Doch, da wurden Bilder gezeigt von verbrannten Leuten und ich denke, was ist jetzt hier los? Und halt, wie gesagt, 14 SMS, geht's uns gut, was ist passiert, was ist los? Und verstehe. So, da hast du es kapiert, erst nach vielen Stunden. Wie viele Stunden waren da vergangen von dem Anschlag, bis du dann kapiert hast? Ja, 9 Stunden. Mhm. Ja. Dann, als du nur wirklich wusstest, da ist etwas ganz Schlimmes passiert, ein Anschlag, seid ihr dann da hingegangen und relativ nah? Sofort in die Kneipe, beziehungsweise zu dem Kneipier, der ja deutsch ist und aus Hamburg kommt, weil wir ja wussten, was hochgegangen ist und wir wussten auch, wo die Kneipe lag. Mhm. Also, was habt ihr gesehen? Was für ein Bild stellte euch sich euch entgegen? Ja... Da, absolut Chaos, es war abgesperrt vom Militär. Mhm. Ich muss dazu sagen, diese Kneipe, in der wir uns eigentlich da verabredeten wollten, da waren bis auf 2 oder 3 Fensterscheiben, ist da nichts passiert, aus dem Grund, weil die Kneipe nicht direkt an dieser Straße liegt, sondern versetzt Wie nah seid ihr denn an den wirklichen Ort des Geschehens gekommen? Also zu diesem Zeitpunkt, da war es ja morgens um 8:30, da war es zwar abgesperrt, aber... Also ihr habt dann eigentlich gar nichts Richtiges gesehen, außer Chaos auf der Straße. Ich hab das Loch gesehen. Also ich sag mal, für dieses Loch brauchen Bagger 2 Tage in Deutschland. Wahnsinn. Du hast ja die Sendung, seit diesem Tag ist alles anders. Wieso sagst du das für dich? Weil wir mit ihm denn, also ihm war Gott sei Dank nichts passiert und auch seinen Besucher nicht und wie auch immer, weil er halt, wie gesagt, versetzt von dieser Straße lag und wir dann gesagt haben, was können wir jetzt machen? Wir haben Medikamente gesammelt in 3 Hotels, umliegenden Hotels von Deutschen und sind mit einem mit einer ganzen Plastiktüte voll Schmerzmittel und es war schon unglaublich, was die Leute alles mitnehmen in Urlaub. Aber auf jeden Fall sind wir da dann nach Denpasar gefahren zur Hauptstadt Balis und dann in dieses Hotel und Krankenhaus. Mhm. Ja, und wenn man dann sieht, dort ist uns nach wie vor, das ist uns eigentlich erst jetzt wieder, als wir wieder zurück in Deutschland waren, erst bewusst gewesen, dass wir eigentlich, wenn wir halt 5 Minuten früher losgegangen wären, wie auch immer, das wird dir erst später bewusst, aber wenn du denn... Also ihr hättet, unter Umständen hättet ihr bei den Opfern sein können, unter Umständen, ne? Absolut, ja. Ja, und das ist natürlich klar, dass dann so ein Tag irgendwie Spuren in einem hinterlässt, wenn man sich vorstellt, man hätte tot sein können an diesem Tag. Das ist viel schlimmer wäre es gewesen, weil wir uns in einer, Zone aufgehalten haben, was ich dann halt nächsten Tag im Krankenhaus gesehen habe, das waren diese, typischen Kriegsverletzungen. Flogen Gegenstände da, direkt auch bei der Detonation, die 90% der Leute sind da ja wirklich tot gewesen. Mhm. Und alles, was so 300-400 Meter im Umkreis von dieser Detonation stand, das sind die Leute letztendlich mit den Kriegsverletzungen, abgetrennte Glieder. Mit den schwersten Verletzungen. Verbrennung, ja, sicher. Aber also war das quasi so ein kleiner zweiter Geburtstag, ne, den ihr da... Absolut, ja. Gut, dass ihr Glück gehabt habt, Jörg. Alles Gute. Ja, so, ja. Und schönen Gruß an deine Freundin. Mach ich. Nennen wir sie Frau. Nennen wir sie Frau, genau. Alles klar. Okay, alles Gute, tschüss. Jo, ciao. Claudia, 32 Jahre alt, guten Morgen. Hallo Claudia? Ja? Ja, ich grüße dich, guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen. Seit diesem Tag ist alles anders. Ja, erstmal muss ich sagen, ich bin ganz schön aufgeregt, dass ich durchgekommen bin. Glaube ich. Aber das vergeht ganz schnell. Ich garantiere das. Meinst du? Ja, wir fangen einfach jetzt mal an zu reden. Über was möchtest du gerne reden? Um welchen Tag handelt es sich? Es handelt sich um den Tag, wo mein Mann krank wurde. Mhm. Aber das ist mir erst später bewusst geworden. Wann war dieser Tag? Das war im Sommer 94. Im Sommer 94? Kurz vor dem ersten Geburtstag unseres, also unseres gemeinsamen zweiten Sohnes, aber des dritten Sohnes meines Mannes. Mhm. Du sagst, da ist er krank geworden. Was für eine Krankheit hat er? Morbus Bechteres. Das erklärst du, was das ist? Das ist, also er hat es im fortgeschrittenen Grad. Das ist eine Rheuma-Unterart, wo sich die Gliedmaßen, Wirbelsäule, der Brustkörper, Finger, alles, was mit Gliedmaßen zu tun hat, versteift. Mhm. Und bei ihm ist es so gewesen, er hatte anfangs eine Gliedergrippe. Mhm. So hat der Hausarzt diagnostiziert. Ja. Und dann habe ich ihn 10 Wochen gepflegt. Mhm. Und danach konnte er irgendwann nicht mehr selbstständig essen. Er konnte nicht mehr selbstständig laufen. So schnell hat die Krankheit sich fortentwickelt? Die hat einen schleichenden Weg genommen. Und das hat keiner erkannt. Mhm. Also er war schon vorher länger krank? Er war vorher länger krank, ja. Hatte vom Hausarzt Medikamente bekommen, Rheumatikum. Also wurde er ja fast über Nacht, kann man ja sagen, etwas übertrieben ausgedrückt, zum Pflegefall? Für uns zum Pflegefall. Mhm. Also laut ärztlicher Sicht wäre schon, hätte man da was machen können. Aber es hat keiner was für wahrgenommen. Nun stand er auch voll im Leben. Er hat Reitunterricht gegeben, er hat Hunde ausgebildet. Wie alt war er da? Jetzt bringt es mich voll. Jetzt muss ich erstmal nachdenken. Das war 94. Er ist jetzt 41. Und das ist jetzt 9 Jahre her. Ja, also Anfang 30 war er. Ja, genau. Mhm. Wir haben uns gerade erst 3 Jahre gekannt. Mhm. Wie hat sich denn dann die Krankheit weiterentwickelt? Bis heute? Ja, bis heute, es waren Kuren, Packungen, Massagen oder Medikamente, also hauptsächlich Medikamente. Mhm. Wie ist denn sein Zustand jetzt nach 9 Jahren, wenn du es damals schon relativ dramatisch beschrieben hast, wie es ihm ging? Wie geht's ihm denn heute? Also dramatisch, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich es noch gar nicht beschrieben, weil für mich ist das eine Zeit, die ich fast wie im Schlaf mitgemacht habe. Mhm. Ich habe zugemacht und habe das nur noch erlebt. Mhm. Und habe nur noch funktioniert. Mhm. Und da kann ich gar nicht mehr Einzelheiten drüber reden. Und wenn ich das tue, da passt deine Sendung gar nicht für. Mhm. Mhm. Und wenn ich heute das so sage, er hat jetzt selbstständig vor 2 Jahren die Medikamenten eiskalt, hat er gesagt, ich will das nicht mehr. Ja. Er hat von Größe 48, Männergröße, hat er aufgebaut auf Größe 58. Mhm. Und hat dann irgendwann gesagt, das will ich nicht mehr, ich höre jetzt auf. Also er hat aufgebaut aufgrund der Medikamente, weil die die Nebenwirkungen haben. Ja, wie ist das denn? Kann er sich denn bewegen? Kann er alleine essen? Erzähl mal. Schubweise ist das so. Also es gibt Tage, da ist er wie ein Mensch wie du und ich. Mhm. Der kann Bäume ausreißen, der kann feiern, der kann gehen, der kann lachen, der kann schreien, der kann hüpfen, der kann alles. Mhm. Es gibt aber auch Tage, wenn es ihm gestern gut geht, dann ist es heute so, der kommt nicht alleine aus dem Bett. Nun sind viele Jahre vergangen, seit diesem Sommer 94, als es euch klar war. Da gab es den bestimmten Tag, als die Krankheit zum ersten Mal richtig in Erscheinung trat. Da muss ich aber zu sagen, da war unser Sohn gerade 1 Jahr und da hatte ich einen Gehirntumor. Du? Ja. Mhm. Einen schleichenden. Und der wurde beseitigt. Und da hatten wir eine ganz große Krise. Da kam alles aufeinander. Die Firma ist bankrott gegangen. Dadurch, dass er auch nicht vorgesorgt hatte in seinem Jugendwahn. Aber du bist dann wieder richtig auf den Damm gekommen. Ja, ich bin auf den Damm gekommen. Jetzt wollte ich gerade fragen, du sagtest ja, seit diesem Tag hat sich ganz viel bei uns verändert, seitdem mein Mann diese schwere Erkrankung hatte. Was würdest du sagen, ist das für dich Schwierigste, was eingetreten ist und das Gravierendste an Veränderungen zwischen euch beiden und in eurem Leben? Von 100 auf 0 zu schrauben. Was das heißt war das genau? Schwierigste damals gewesen. Mhm. Was heißt das genau? Ich komme aus einer armen Familie und hatte plötzlich einen reichen Mann und war in einem schönen Leben. Und jetzt hatte ich plötzlich nur noch Sorgen und Probleme und war total auf mich gestellt. Und da hatte ich dann nach vielen Höhen und Tiefen und Zweifel und Wünsche nach Weglaufen, was ich ja nicht tun konnte, weil ich auch mit seinem ersten Sohn sehr gut klarkam. Da hatte ich sehr große Gewissensbisse, den Jungen auch allein zu lassen, meinen Mann allein zu lassen und meinen Kindern den Vater zu nehmen, weil ich ohne Vater groß geworden bin. Also ich verstehe, das war ungeheuer schwierig, sich dann auf diese vollkommen hundertprozentig veränderte Lebenssituation einzustellen. Ja, das war. Wie ist es heute? Habt ihr euch arrangiert miteinander und auch mit der Krankheit? Heute muss ich sagen, früher wusste ich es nicht, aber heute muss ich sagen, ich liebe meinen Mann. Für die Stärke, die er hat, für seinen Charakter, den er bewiesen hat, dass er immer noch lebenslustig ist, dass er trotz allen Problemen oder Sorgen, die auf einen zukommen, immer positiv denkt. Das also ist doch wirklich eine ganz tolle Sache, wenn man eine solche Erkrankung hat. Ich wünsche von ganzem Herzen, dass es so bleibt und wünsche euch beiden, dass ihr das weiter auch so gut hinbekommt. Alles Gute und schöne Grüße an deinen Ehemann, Claudia. Ja, danke schön. Tschüss. Tschüss. Stefanie, 34 Jahre alt, guten Morgen. Ja, guten Morgen. Hallo Stefanie. Hallo. Seit diesem Tag ist alles anders. Ja. Was war es denn? Mein Mann ist verhaftet worden im September. In diesem Jahr? Ja. Weswegen? Mordverdacht. Mordverdacht. Was ist genau passiert? Was wirft man ihm vor? Er soll eine Prostituierte erwürgt haben. Er hat zwar gesagt, dass er auch da war, er hat auch gesagt, dass es war. Er sagt aber, das war ein Unfall. Er sagt, dass es war? Ja. Er sagt aber, es war ein Unfall und das glaube ich ihm auch. Er ist kein gewalttätiger Mensch, er ist kein brutaler Mensch. Er war einfach immer nur lieb und nett und immer für mich und die Kinder da. Und wie kann man denn, was kann das für ein Unfall sein, dass man eine Prostituierte erwürgt? Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht genau, ob es Erwürgen war. Ich habe es nur gehört, weil wir dürfen selber nicht drüber reden. Die Polizei sagt es mir nicht genau, weil noch Ermittlungen laufen. Er ist in Untersuchungshaft? Ja. Ja. Kannst du ihn sehen? Darf man ihn besuchen? Ja, seit ein paar Wochen. Und darf man dann auch über die Tat sprechen? Gar nicht. Gar nicht. Nein. Also ihr könnt nur plaudern über irgendwas, über das Wetter oder über die Kinder oder die Familie oder so. Genau. Ja. War er vorher schon mal irgendwie auffällig? Überhaupt nicht. Nein. Wie lange seid ihr verheiratet? Wir leben seit 6 Jahren zusammen, verheiratet sind wir gar nicht. Ihr lebt seit 6 Jahren zusammen. Ja. Und ihr habt Kinder zusammen? Nein, das sind meine, aber die sehen in ihm Papa und er war immer für die Kinder da und die leiden auch sehr darunter, vor allen Dingen der Große. Wer hat dir diese Nachricht überbracht? Ihr Freund ist wegen... Nein, die Polizei kam morgens um 7 Uhr oder 10 nach 7 und sagten dann, sie müssten ihn mitnehmen und ja, dann haben sie mitgenommen, dann sagten sie mir das und ich konnte es überhaupt nicht verstehen. Ich wollte gerade sagen, das musste ich doch dann wirklich wie ein Schlag getroffen haben. Ja. Dass der Mann, mit dem du zusammen bist, den du liebst, einen Menschen umgebracht haben soll. Ja. Ja, man kann nicht, ich weiß nicht, in dem Moment denkt man überhaupt nicht. Ne, die Kinder waren da auch bei und die haben natürlich auch alles mitgekriegt. Und die sind wie alt? 13 und 15. 13 und 15. Ja. Und für den 15-Jährigen ist das total schwer. Der hat auch nie irgendwas gemacht, nie. Und jetzt ist er schon ein paar Mal auffällig geworden. Er hat einen Brief geschrieben, Papa, ich möchte zu dir und wenn ich dafür auch in den Knast muss. Und es ist ganz schlimm im Moment. Bemerkst du an deinen Gefühlen etwas, dass du irgendwie auf Distanz zu deinem Freund gehst, weil da eine Tat passiert ist, die dich vielleicht so sehr irritiert und befremdet? Nein, eher das Gegenteil, weil ich weiß, wie er ist und er ist nicht brutal, er kann eigentlich überhaupt keine Menschen was tun und deswegen kann ich es nicht begreifen. Aber er hat es ja getan. Ja. Und er war bei einer Prostituierten. Wie reimt sich das zusammen? Ihr seid ein Paar? Ich weiß es nicht, es ist auch schon länger her. Es ist nicht so, dass es erst jetzt 2 oder 3 Tage davor war. Wie lange ist es hier? Über ein Jahr. Über ein Jahr. Ja. Aber da wart ihr aber auch schon zusammen? Ja, sicher. Ja. Das heißt, er ist auch ab und an mal fremdgegangen? Es muss 2 oder 3 Mal gewesen sein, denn er ist auch nie weg gewesen. Er ist nie weggegangen. Wie oft, als ich gesagt habe, geh dir doch mal ein Bier trinken oder geh doch mal raus. Aber er wollte nie. Und es war zwei oder dreimal, ja, und da muss er wohl da gewesen sein. Ich weiß es nicht. Ich weiß bis heute nicht, wann er da gewesen ist. Ich kann es mir nicht erklären. Ich weiß es nicht. Stefanie, es tut mir jetzt sehr leid. Diese Sendung ist vorbei gleich. Mhm. Dennoch möchte ich, dass wir das Gespräch fortsetzen und bitte dich aufzulegen. Wir rufen gleich nochmal an nach der Sendung, okay? Ja, gut. Bis gleich, alles Gute. Ja, schön. Meine Lieben, das war's für heute und für diese Woche. Morgen sind wir nicht da, nicht im Fernsehen und nicht im Radio. Ich bedanke mich bei meinem Team, bei Thomas Reinke, Wolfgang Spikowski, Jan Hölz, Kerstin Klinger, Tim Stienauer, Corinna Mindermann, Heinrich Stanzig und Elke Büchter. Unsere Themen für nächste Woche könnt ihr nachschauen unter www.domian.de. Ich wünsche euch ein gutes Wochenende und wir sehen und hören uns wieder in der Nacht von Montag auf Dienstag, Radio 1 Live und WDR Fernsehen. Gute Nacht, bis dahin. Tschüss.